France, Telekom Fernsprecher, Place Carnot, Ecke Rue Carnot, Bohnen, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Parkscheinautomat, an dem ein älterer Herr versucht, Geld einzuwerfen und sich einen Parkschein zu ziehen, was ihm aber nicht ganz zu gelingen scheint. Zu meiner Ausrüstung in der unmittelbaren Umgebung gehört ein altertümlich wirkendes Kinderkarussell, auf dem einige Kinder auf Pferden, Kutschen und Schwänen sowie Oldtimern im Kreis fahren, sowie eine Art kleine Kurparkbühne, die aber leider nicht in Betrieb ist, sondern nur von einem kleinen Jungen in Anspruch genommen wird. Ansonsten hier an diesem äußerst sauberen, aufgeräumten Platz, umgeben von alten burgundischen Häusern, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.